gegen Faschismus Position zu beziehen. Nie ganz nie so richtig bewusst. wie wichtig das ist, gegen Faschismus Position zu beziehen. Reif drauf. Ne? Krass. Übelst gekämpft gegen ihn, ne? Also verstehst du, was ich sagen will? Ne? Krass. Okay. Und okay. Dass ich genau dasselbe falsch gemacht habe. Ach so. Okay. Okay. Ja, weil ich das halt wissen wollte. Krass. Aber. Naja. Verlust. Reif drauf. Aber wie gesagt, naja. Ich habe übelst gekämpft gegen ihn, ne? Aber wie gesagt, berührerisch bewusst. Was ich vorhin sagen wollte. Aber das ist schon wieder ein neues Thema. Also versteht euch sagen? Und wie bitte? Dass ich genau dasselbe falsch gemacht habe. Das Interessante an der Geschichte war nur, dass ich in dieser Diskussion genau dasselbe gemacht habe, was ich ihm vorgeworfen habe. Also versteht euch sagen will? Für nicht und wieder nicht. Aber es ist schon bitter irgendwie. Und ich habe eben versucht klarzumachen, dass was ich auch, ja, wenn man so dir gegenüber schon versucht habe, ein paar Mal auszudrücken, dass, okay, dass ich der Meinung bin, dass du das damit am Laufen hältst, das Rad, dass, wenn du gegen die bist. Also versteht euch sagen will? Puh, schade. Krass. Ach so. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen anders. Dieselbe sinnlose Diskussion. Okay. Für nicht und wieder nicht. Okay. Naja. Jetzt bin ich ein bisschen anders. Ja, weil ich das halt wissen wollte. Ich habe übelst Position bezogen gegen aber seine, seine Aktion da. Also versteht euch sagen? Naja. Okay. Krass. Aber wie gesagt, was ich vorhin sagen wollte. Ehrlich? Krass. Wie bitte? Ich bin nicht so richtig bewusst. Also versteht euch sagen? Das ist so sinnlos. Aber das ist schon wieder ein neues Thema. Dass ich genau dasselbe falsch gemacht habe. Am Ende hast du recht. Ach so. Aber okay. Naja, aber okay. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit immer schneller vergeht, je älter man wird. Oh, so sinnlos, so viel Energie verpulvert für nicht und wieder nicht. Es fliegt echt vorbei, ja. So im Winter, zack, weg, weg ist er. Gegen krass Faschismus. Und Sommer ist genauso schnell vorbei. Aber das ist schon wieder ein neues Thema. Ach so, alles klar. So mehrere Thomas jetzt im Ohr. Ich höre dich, hörst du mich? Aber ich habe das Gefühl, ich hoffe, dass das nicht unbedingt mit dem Alter zu tun hat, sondern dass es damit zu tun hat, dass ich irgendwie... Ne? Für nicht und wieder nicht, das sagen wir. Nie so richtig bewusst. Und dass ich genau dasselbe falsch gemacht habe. Ist es wirklich? Echt? Ich höre dich, hörst du mich? Puh, schade. Ja, da bin ich da. Ach so. Ach so, alles klar. Das ist echt sinnlos, ey. Dagegen sind die bescheuert, ey. So mehrere Thomas jetzt. Ja. Gut, jetzt komme ich wieder an dieses. Oh, das ist so sinnlos, so viel Energie verpulvert für nicht und wieder nicht. Gegen Faschismus. Ich bin nie so richtig bewusst. Aber das ist schon wieder ein neues Thema. Ne? Also, verstehst du, was ich sagen will? Und dass ich genau dasselbe falsch gemacht habe. Für nicht und wieder nicht. Ach so. Alles klar. Ich bin so ein Kämpfertyp, ey. Das geht mir so tierisch auf die Nerven, wie was ich für eine Kämpfernatur bin. Also verstehe, sagen ach so, alles klar. Und jetzt ja, merkst du es ja schon wieder, ne? Jetzt kämpfe ich gegen mich, ne? Ja, wie wichtig das ist, naja, gegen Faschismus Positionen zu beziehen. Und Sommer ist genauso schnell vorbei. Aber es ist schon bitter irgendwie. Naja. Ich habe übelst gekämpft gegen ihn, ne? Ja, wenn man so... Naja. Naja. Ach so, alles klar. Also, was soll ich sagen? Halb drauf. Okay. Gegen Faschismus. Naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja, naja,